Die Opfer stehen im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender, in dem das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt wird. Das glaubt ihr nicht. Ich hatte gehofft, wir hätten mehr Zeit. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Es beginnt. Die Mayas rosten davon. Die Bibel. Das ist das Ende der Welt, meine Freunde. We'll be right back. Polizei! Für die Polizei! Ezekiel 25,17. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten ersäumt mit Freveleien der Selbstmächtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Mannes die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders, der Retter der verlorenen Kinder. Und dann steht weiter, ich will große Rettetaten und Gelände. Die da versuchen, meine Brüder zu ergeben und zu verpflichten, und mit dem werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, wie ich sage, wenn ich meine Rache an ihnen vollstrecken habe. sie ausgesehen hat, denn es existiert kein einziges Porträt von ihr. Obwohl Johanna eine der am häufigsten dargestellten historischen Persönlichkeiten der Welt ist. In 5 Jahrhunderten inspirierte sie zu mehr als 20.000 Büchern, zu Doktorarbeiten, aber auch zu Wunschvorstellungen und widersprüchlichen Ideologien. Wie soll der Forscher sich in einem Meer von Archiven zurechtfinden, in dem sich Zeugenaussagen überkreuzen, ohne einander zu ähneln? Thank you. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder ihr blieb, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut böse, böse, böse, böse, böse, böse, böse. Die Kombination haben sie alle ganz gut gespeichert. Das Leben, das ist eine Dosis, die Kunst, die Kombination.